ist es sie? Auf der Suche nach Pot? Oh ja, auf der Suche nach Psychopilzen. Schön die alte weghauen. Bam, bam, bam.